Abschnitt 5 von Interessante Kriminalprozesse Teil 2. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Interessante Kriminalprozesse Teil 2 von Hugo Friedländer. Abschnitt 5. Der Prozess gegen den Bankier August Sternberg wegen Sittlichkeitsverbrechen. Teil 5. Oberstaatsanwalt Dr. Isenbiel: Nach den glänzenden Ausführungen meines Kollegen werde ich nicht notwendig haben, auf die Sache einzugehen. Ich werde mich, wie es von vornherein meine Absicht war, auf einige allgemeine Bemerkungen beschränken, zu denen der Prozess, der uns nunmehr 6 Wochen in Anspruch nimmt, reichen Anlass gibt. Zu den Faktoren, die es der Justiz schwer gemacht haben, ihres Amtes zu walten, gehört auch die Presse. Am Anfang dieses Prozesses schrieb ein Hamburger Blatt: Zu den Eigentümlichkeiten dieses Prozesses gehört es auch, dass ein junger, unerfahrener Staatsanwalt beauftragt ist, gegen 6 der gewiegtesten Berliner Rechtsanwälte zu plädieren. Ich weiß nicht, ob das Blatt diese Behauptung jetzt noch aufrechterhalten wird. Dieser junge Staatsanwalt hat eine Schlussrede gehalten, wie sie von keinem anderen vortrefflicher hätte erwartet werden können. Ich glaube also, dass die Auswahl dieses Staatsanwalts durchaus gut getroffen war. Schmerzlich hat es mich berührt, dass die Verteidigung den Vorwurf erhoben hat, Licht und Schatten seien nicht gleich verteilt. Man kämpfe mit ungleichen Waffen. Ich kämpfe nicht mit ungleichen Waffen. Wenn ich es aber muss, dann habe ich lieber die Schlechteren auf meiner Seite. Selten hat es einen ungerechteren Vorwurf gegeben als diesen. Die Prozessordnung schreibt für die Voruntersuchung geheimes Verfahren vor. Der Untersuchungsrichter ist ein unabhängiger Richter. In seine Hände kann die Voruntersuchung ruhig gelegt werden. Aber Licht und Schatten werden gleichmäßig verteilt. Weder der Staatsanwalt noch die Verteidiger dürfen bei der Vernehmung der Beschuldigten zugegen sein. Der einzige Unterschied ist, dass die Staatsanwaltschaft schon während des Verlaufs des Verfahrens von den Akten Kenntnis nehmen kann, während die Verteidigung dies erst nach Abschluss der Voruntersuchung verlangen kann. Ein billig denkender Untersuchungsrichter wird ja aber die Akten auch schon früher zugänglich machen, sobald er es ohne Schädigung oder Verdunkelung des Verfahrens zu tun dürfen glaubt. Wir haben mit großer Offenheit und Ehrlichkeit alles, was wir aus den Vernehmungen vor dem Untersuchungsrichter erfahren haben, hier vorgeführt. Die Verteidiger sind nicht im Dunkeln geblieben. Es ist ein geschlossener Brief, den die Zeugin Müller nur für Sternberg bestimmt hatte, hierher gelangt. Nun weiß jeder, der mit dem Strafverfahren zu tun hat und insbesondere ein Rechtsanwalt und Verteidiger, dass ein verschlossener Brief an einen Untersuchungsgefangenen nur unter Zustimmung und Kenntnisnahme eines Richters an seine Adresse gelangen darf. Die Kollusionsgefahr erfordert eine solche Kontrolle der Behörde. Es war überaus wichtig, dass der Vorsitzende der Strafkammer von dem Briefe Kenntnis erhielt, ehe er in Sternbergs Hände gelangte. Der Vorsitzende hat aber nichts von dem Inhalte gewusst, wohl aber Sternberg. Ob er einen so harmlosen Inhalt gehabt hat, wie Herr August Sternberg behauptet, können wir nicht nachweisen. Aber dass wir es nicht können, ist die ungünstige Lage, in die wir gebracht worden sind, nicht Kraft des Gesetzes, sondern Kraft der von ihnen geschaffenen Tatsachen. Wir müssen uns damit abfinden und werden auch so das Recht finden. Aber das können Sie uns nicht zumuten, dass wir glauben sollen, der Brief habe einen harmlosen Inhalt gehabt. Wenn Margarete Fischer ihrer eidesstattlichen Versicherung nach einen intimen Brief an Herrn August Sternberg beilegt, so wird sie sicher darin die ihr zukommende Belohnung besprochen und angedeutet haben, dass sie auf seine Dankbarkeit für das ganze Leben rechnet. Mein Herr Kollege hat angedeutet, wie viele Personen Herr August Sternberg in diesem Prozesse zu Leichen gemacht hat. Dazu gehört auch die Zeugin Frau Müller. Ausgestoßen von ihrem Vaterlande muss sie flüchtig umherirren und darf es nicht mehr wagen, die heimatliche Scholle zu betreten. Das ist der Fluch, der sie immer begleiten wird. Und doch wäre es ihr wohl nicht schwer gewesen, sich durch ein offenes Geständnis mildernde Umstände zu sichern. Auch bei Sternberg könnte man dies behaupten. Ich habe viel Erfahrung in den verschiedensten Provinzen gesammelt und viele Angeklagte gesehen, aber das muss ich sagen, kein Angeklagter ist schlechter verteidigt worden als der reiche Herr Sternberg. Den Herrn Verteidigern selbst ist kein Vorwurf zu machen, denn der Angeklagte selbst hat sich die Führung nicht nehmen lassen. Und die Verteidiger haben wiederholt erklären müssen, dass ihre Anträge das Ergebnis stundenlanger Konferenzen mit dem Angeklagten seien. Ich wiederhole, Sternbergs Verteidigung war die denkbar schlechteste. Er hätte sich wohl mildernde Umstände verschaffen können, wenn er als reuiger Sünder gestanden hätte, dass er ein Opfer seiner perversen Leidenschaften geworden wäre. Jetzt hat er sich jede Sympathie durch die Art seiner Verteidigung verscherzt. Ich gehe nicht so weit wie mein Kollege, der da meint, dass ein anderer Angeklagter in einer halben Stunde abgeurteilt worden wäre. Nein, an der üblichen Gründlichkeit der Verhandlung würde es in keinem Falle gefehlt haben. Sternberg, der den Kampf mit Hilfe seines Portemonnaies aufnahm, hat sich verrechnet. Das Recht ist keine Ware, keine Dirne, die sich kaufen lässt. Herr August Sternberg mag bei der Gründung von Aktiengesellschaften gewandt sein. Bei seiner Verteidigung ist er es nicht. Verteidiger Rechtsanwalt Dr. Fuchs. Ein höchst fragwürdiges Zeugenmaterial ist es, mit dem wir zu rechnen haben. Dirnen wie die Kalis und die Teichert können Anspruch auf Glaubwürdigkeit nicht erheben. Als der Kalis zum ersten Mal die Fotografie Sternbergs vorgelegt wurde, war sie unsicher und zweifelhaft. Nach 2 Tagen erklärte sie mit Bestimmtheit, ja, das ist er. Das ganze Verhalten der Kalis und der Teichert lässt darauf schließen, dass sie es mit der Wahrheit nicht genau nehmen. Es ist nicht denkbar, dass der Gerichtshof lediglich aufgrund solcher Aussagen zu einer Verurteilung kommen wird. Noch weniger hat die Verteidigung geglaubt, dass die Staatsanwaltschaft wegen des Falles Teichert Zuchthaus beantragen würde, selbst wenn man in diesem Falle die Schuld des Angeklagten für erwiesen erachtet. Wie kann man einem Angeklagten mildernde Umstände versagen, bloß weil er in einem Falle seine Verteidigung so geführt hat, dass sie Missfallen erregte? Sternberg hat von vornherein erklärt, dass die ganze Geschichte bezüglich der Zusammenkünfte mit der Frieda Woida aus den Fingern gezogen sei. Das Mädchen hat dies auch in der gegenwärtigen Verhandlung zugegeben. In der 6-wöchentlichen Verhandlung ist Frieda Woida trotz der eindringlichsten Verwarnungen seitens des Vorsitzenden, des Staatsanwalts, des Vormunds, der Pflegemutter usw. bei ihrer entlastenden Aussage geblieben. Welche Beweise liegen überhaupt vor, dass Sternberg Mädchen unter 14 Jahren missbraucht hat? Man darf doch nicht mit bloßen Vermutungen rechnen. Die Zeugin Fischer hat bekundet, sie habe nur wenige Mädchen gesehen, die Sternberg besuchten, die sie aber gesehen habe, seien über 14 Jahre alt gewesen. Es ist gewiss sehr bedauerlich und vom Standpunkt der Moral nicht zu billigen, wenn ein Mann Neigung für 15- bis 16-jährige Mädchen hat. Aber nach dem Gesetz ist es nicht strafbar. Möge man doch bedenken, dass Sternberg auf diesem Gebiete kein Neuling ist. Schon 2-mal hatte er sich die Finger verbrannt. Sternberg ist ein Mann, der ganz genau wusste, wie weit er zu gehen hat. Schon in früheren Verhandlungen ist zur Sprache gekommen, dass Sternberg Mädchen wieder fortschickte, wenn er nur Verdacht hatte, dass sie unter 14 Jahre seien. Der Verteidiger beleuchtete im Weiteren die einzelnen Aussagen der Frieda Woida und fuhr alsdann fort. Die Aussagen eines Kindes, das solche Geschichten erzählt, kann man unmöglich für ausreichend erachten, um 3 Menschen zu verurteilen. In der ersten Verhandlung hat das Kind alle möglichen Einzelheiten erzählt über die Gewalt, die gegen sie angewendet worden sei. Die Sachverständigen haben bekundet, dass diese Einzelheiten nicht passiert sein können, da sie in der geschilderten Form einfach unmöglich sind. Der Gerichtshof wird diese Einzelheiten nicht glauben, weil sie nicht wahr sein können. Das Gericht kann und wird auch nicht glauben, dass Sternberg dem Kinde 10 Pfennig gegeben habe. Wenn aber die Gewalt fällt und die Einzelheiten fallen, dann bleibt nichts Verwertbares übrig. Wenn der Gerichtshof sich die Frage vorlegt, ob und was geschehen ist, dann kann er nur zu dem Schluss kommen, ignoramus. Wie solche Mädchen lügen können, ist ja bekannt. Das hat sich auch bei der Elert erwiesen. Frieda Woida ist aber im Lügen eine wahre Virtuosin. Das ist das Kind, auf dessen Aussage man einen Angeklagten jahrelang der Freiheit berauben will. Will der Gerichtshof wirklich sagen, es muss so sein, wie Frieda Woida es in der ersten Verhandlung gesagt hat, und es kann nicht so sein, wie sie es diesmal sagt? Das würde den alten Rechtsgrundsatz im Zweifelsfall für den Angeklagten in sein Gegenteil verwandeln. Der Weisheit letzter Schluss kann auch bezüglich der Frieda Woida tatsächlich nur dahin gehen, wer einmal lügt, dem glaubt man nicht. Ich will gern zugeben, dass Stierstetter nicht in böser Absicht auf Frieda Woida eingewirkt hat. Aber es lässt sich doch nicht leugnen, dass er sich bei seinen Ermittlungen nicht immer in den Grenzen gehalten hat, die ihm sein schweres Amt zieht. Jedenfalls hat Stierstetter unbewusst einen kolossalen Einfluss auf das Mädchen ausgeübt. Das Sachverständigengutachten gewährt einen tiefen Blick in das Seelenleben dieses Kindes und lässt keinen Zweifel, dass man der Frieda Woider überhaupt nichts glauben kann. Dass die Staatsanwaltschaft nicht mit ehrlichen Waffen kämpfe, wird wohl niemand behauptet haben. Aber dass die Waffen der Staatsanwaltschaft und die der Verteidigung nicht gleich sind, diese Behauptung möchte ich doch aufrechterhalten. Der Staatsanwaltschaft stehen Akten zu Gebote, die der Verteidigung vorenthalten bleiben. Sie erfährt die Aussagen der Zeugen vor dem Untersuchungsrichter, die Verteidigung nicht. Das sind keine gleichen Waffen. Kriminalkommissar Thiel hat sich als ein Opfer hingestellt, das für seine Mitteilung einen kargen Lohn erhalten hat. Es sind doch immerhin 8.000 Mark gewesen. Es scheint sogar, als habe Lupper seinen Auftraggeber gehörig übers Ohr gehauen. Was hat denn Justizrat Dr. Sello eigentlich getan? Thiel ist zu ihm gekommen und hat ihm offenbart, was er in der Sternbergschen Sache getan. Dr. Sello hat ihm erklärt, dass das, was er bisher getan, noch nicht strafbar sei. Es sei aber etwas höchst Gefährliches, was er vorhabe, und er rate ihm mit aller Entschiedenheit, seine Finger davon zu lassen. Musste Dr. Sello nun nicht aufs Höchste überrascht sein, als er nach einem Zeitraum von beinahe 4 Monaten, während er nichts von Thiel gesehen oder gehört hatte, erfahren musste, dass sein Rat nicht befolgt worden war? Sollte er deswegen den Angeklagten, dessen Akten er genau kannte, ohne Verteidigung lassen? Ich kann etwas Tadelnswertes in dem Verhalten des Justizrates Dr. Sello nicht erblicken. Der Gerichtshof hat den Menschen zu beurteilen, seine Moral kann man verdammen, aber ich hoffe, dass der Gerichtshof bei Prüfung der Frage, ob Sternberg der ihm zur Last gelegten Straftaten überführt sei, zu einem Nein kommen wird. In dem Schmutz, in dem die Kallis, die Schnörwange und die Elert lebten, ist nichts mehr zu verderben. Verderben kann nur der, der da hinuntersteigt. Die Einbuße, die der Moral dadurch zugefügt wird, würde das deutsche Volk leicht verwinden. Es würde aber nicht überwinden, wenn es sich nicht mehr darauf verlassen könnte, dass die Gerechtigkeit das Fundament des Staatslebens ist. Verteidiger Rechtsanwalt Dr. Heinemann für die Wender wies darauf hin, dass die Wender zur Zeit der Tat kaum 18 Jahre alt war und im Höchstfalle der Beihilfe für schuldig befunden werden könne. Nach den Bekundungen der Fischer habe die Wender weiter nichts getan, als die Mädchen zu Sternberg hineingeführt. Selbst wenn sie aber Augenzeugin gewesen sei, habe sie sich höchstens einer vorbereitenden Handlung schuldig gemacht oder der Kuppelei, die nicht strafbar sei, weil weder die Gewohnheitsmäßigkeit noch die gewinnsüchtige Absicht nachgewiesen sei. Auch das Gutachten des Sachverständigen sei zugunsten der Wender auszulegen. Diese sei freiwillig aus Amerika zurückgekehrt, ein Beweis ihrer Unschuld. Sie müsse gewusst haben, dass sie bestraft werden würde, wenn sie schuldig sei, denn sonst wäre sie keine lächelnde Lügnerin, sondern eine lächelnde Idiotin. Sie würde frei zu sprechen sein, selbst wenn Sternberg für schuldig befunden würde. Der Verteidiger legte alsdann nochmals die Gründe dar, die für die Unglaubwürdigkeit der Woider sprechen. Es sei nicht richtig, was der Staatsanwalt behauptete, dass man geglaubt habe, nur über Stierstädters Leiche den Weg zur Freisprechung Sternbergs erringen zu können. Sternberg müsse freigesprochen werden, nicht weil man annimmt, dass Stierstädter der Woider die Beschuldigung eingeredet habe, sondern weil sie überhaupt verlogen sei und man ihr überhaupt nicht glauben könne. Stierstädter habe gewiss im besten Glauben und mit der besten Absicht die Wahrheit zu ergründen gehandelt. Der Verteidiger zitierte einen Ausspruch des Justizrats Staub in der Deutschen Juristenzeitung, in welchem auf das Bedenkliche solcher Wahrheitsermahnungen durch einen Schutzmann hingewiesen werde und schloss mit dem Bemerken, dass ihm selten ein Fall vorgekommen sei, in welchem so wenig Material zu einem Schuldigspruche vorliege wie hier. Mindestens müsse man zu einem Non-Liquid kommen. Verteidiger Rechtsanwalt Dr. Mendel suchte in längerer Rede nachzuweisen, dass sein Klient Lupper sich nicht der Begünstigung schuldig gemacht habe. Verteidiger Justizrat Ronker suchte den Nachweis zu führen, dass die Freisprechung seiner Klientin Schäding aus rechtlichen und tatsächlichen Gründen geboten sei. Oberstaatsanwalt Dr. Isenwil, Rechtsanwalt Fuchs, fordere mit Recht Gerechtigkeit. Umso mehr müsse er sich wundern, dass er ihm diese Gerechtigkeit nicht widerfahren lasse. Er habe absolut nicht daran gedacht, einen ganzen Stand, den Rechtsanwaltstand, anzugreifen. Er habe die größte Hochachtung vor dem Rechtsanwaltstande. Er habe keinen Namen genannt, sich der größten Zurückhaltung befleißigt und nur mit Tatsachen gerechnet. Er habe nur gesagt, die Handlungen, die hier vorgenommen werden, schädigen die Stellung der Staatsanwaltschaft. Ganz ungeheuerlich sei die Behauptung des Rechtsanwalts Fuchs, dass die Fälle zu zählen seien, in denen die Staatsanwaltschaft zur Entlastung der Angeklagten die Hand reiche. Die Staatsanwaltschaft sei die objektivste Behörde bis zur Erhebung der Anklage und prüfe das Für und Wider sehr sorgsam. Dann strecke sie die Waffen und überlasse das Weitere dem Gericht. Rechtsanwalt Dr. Fuchs kenne eben die Akten der Staatsanwaltschaft nicht, sonst würde er wissen, dass in dem überwiegenden Teile der Fälle das Verfahren eingestellt werde, weil die Staatsanwaltschaft den Belastungen skeptisch gegenüberstehe. Vor den Ausführungen des Herrn Justizrats Ronker müsse er den Hut ziehen. Dieser habe ihn derartig überzeugt, dass er seinen Ausführungen beitrete und nun selbst die Freisprechung der Angeklagten Schäding beantrage. Verteidigerrechtsanwalt Dr. Fuchs wendete sich zunächst gegen die vom Oberstaatsanwalt geäußerte Anschauung, dass die Staatsanwaltschaft die objektivste Behörde sei. Wenn Staatsanwalt Braut sage, man müsse dem Angeklagten die mildernden Umstände schon aus Prinzip versagen, um dem Laster und der Prostitution entgegenzuwirken, so erwidere er, die Prostitution sei so alt wie die Welt und wenn sie, was er bestreiten möchte, heute größer sein sollte als früher, so sei dies nicht Schuld eines einzelnen Mannes, sondern Schuld gewisser sozialer Schäden, durch welche täglich ganze Scharen in den Schlamm hinabgedrückt werden. Das Übel werde nicht verstopft werden, wenn man einen einzelnen Mann als Sühneopfer vor aller Welt schlachtet, sondern die Quelle könne vielleicht einmal durch gesetzliche Mittel verstopft werden. Und dann, die Teichert sei die letzte, über die man in Klagetöne ausbrechen müsse. Sie sei ein verdorbenes Mädchen gewesen. Wenn man einen Mann, der in Verblendung einem mächtigen Naturtrieb folgend mit solchen verdorbenen Mädchen in Berührung tritt, ins Zuchthaus schickt und das Gesetz mit verschränkten Armen zusehe, wenn ein junger Mann ein unbescholtenes 17-jähriges Bürgermädchen verführt, so würde dies keine Gerechtigkeit sein. Oberstaatsanwalt Dr. Isenbiel: Herr Dr. Fuchs sei ausschließlich Zivilist und er begreife nicht, wie dieser auf so ungeheuerliche Angriffe gegen die Staatsanwaltschaft verfallen sei. Die Staatsanwaltschaft habe die schöne Aufgabe, die Rechtsgüter zu schützen. Und wenn Rechtsanwalt Fuchs einmal in die Lage käme, sie zu diesem Schutz anzurufen, so würde er sehen, dass dies in vollstem Maße geschieht. Was das Strafmaß betrifft, so habe sein Kollege den durchaus richtigen Satz vertreten, es würden nicht so viele Mädchen auf den Weg des Verderbens geraten, wenn nicht so viele reiche Männer vorhanden wären, die sie darin unterstützten. Angeklagter Sternberg erklärte, indem er um Nachsicht wegen seiner leisen Stimme bat, da er gänzlich erschöpft und kampfesmüde sei, dass er derartige Handlungen, wie sie ihm in der Anklage zur Last gelegt werden, nie getan habe. Die Versuchung liege für ihn nahe, das ganze Gebiet der Anklage einzeln durchzugehen. Er verzichte darauf und wolle sich darauf beschränken, sich gegen einige gegen ihn erhobene Vorwürfe zu verteidigen. Zunächst wolle er betonen, dass er keine Schuld an der langen Verhandlung habe. Er habe nichts versäumt zu seiner Verteidigung, aber er habe das Verfahren nicht frivol verschleppt. Wenn es sich um Zeugen wie die Ehlert, die Schnörwange usw. handle und man deren Glaubwürdigkeit zeigen wolle, so müsse man sich doch in die Kreise begeben, in denen sie leben, um nachweisen zu können, wes Geistes Kinder sie seien. Den Zustand, in welchem er in dem vollen Gefühl seiner Unschuld hier auf der Anklagebank sitze, könne sich ein anderer gar nicht ausmalen. Es würde für ihn noch erträglicher gewesen sein, wenn dieser Prozess wie das erste Mal unter Ausschluss der Öffentlichkeit geführt worden wäre. Er gestehe zu, dass die bedauerlichen Zwischenfälle, die sich hier ereigneten, das öffentliche Interesse lebhaft erregen mussten. Unter der täglich größer werdenden Öffentlichkeit habe er aber furchtbar gelitten und die Wirkung sei gewesen, dass die Zeitungen sich täglich mehr und mehr des Stoffes bemächtigten. Wenn er, wie er hoffe, freigesprochen werde, so sei er doch ein toter Mann und seine Familie habe darunter furchtbar zu leiden. Er könne nur immer wieder und wieder versichern, dass er unschuldig sei und könne versichern, dass seine Verteidiger von seiner Unschuld vollständig überzeugt seien. Der Fall Teichert, mit dem er tatsächlich gar nichts zu tun habe, stehe und falle mit der Aussage, der Kallis doch gänzlich unglaubwürdig sei. Er müsse sich auch gegen den Vorwurf verwahren, als ob er durch seine Nachforschung nach Herrn Schneider aus Frankfurt an der Oder in frivoler Weise auf einen sittlichen, intakten Menschen einen bösen Verdacht habe werfen wollen. So ungeheuer penibel habe er doch mit einem Manne nicht umzugehen brauchen, der mit einem Mädchen seit einem Jahre im Konkubinat lebe und Frau und Kinder verlassen habe. Er gestehe jetzt ohne weiteres, dass der von ihm gegen Herrn Schneider seinerzeit gehegte Verdacht keinerlei Hintergrund habe. Aber damals musste er es annehmen, weil er wusste, dass er mit der Woida nichts begangen habe und weil er annehmen musste, dass, wenn überhaupt etwas begangen worden sei, es von einem anderen begangen sein müsse. Würde die Woida damals Herrn Schneider bezichtigt haben, dann wäre dieser in viel üblerer Lage gewesen als er selbst, denn wenn er auch durch Leichtsinn moralisch gefehlt habe, so habe er doch sein häusliches Leben so geführt, dass ihm nach dieser Richtung Vorwürfe nicht gemacht werden können. Für ihn waren damals die Ermittlungen nach Herrn Schneider durchaus nicht frivol, sondern sehr notwendig. Als er in diese Verhandlung eintrat, habe er noch nicht gewusst, dass Woida jetzt eingestehe, wie er den sogenannten Unfall wohl nennen dürfe. Was die Verwendung von Detektivs und die privaten Ermittlungen anlange, so bekenne er, dass er, der mit dem Bewusstsein, unschuldig zu sein, eine schwere Leidenszeit durchzumachen habe, selbstverständlich alles tun und alles aufbieten musste, um die Hinfälligkeit der gegen ihn erhobenen schweren Vorwürfe zu erweisen. Ohne Detektiv sei dies absolut nicht möglich gewesen. Es sei doch nun einmal so, wer Bausteine zu einem Baukasten suchte und blaue Steine brauche, der suche eben nur nach blauen Steinen, und ebenso sei es doch bei der Polizei, die es nicht als ihre Aufgabe betrachte, Entlastungsmaterial zu ermitteln, sondern immer nur nach Belastungsmaterial ausschaue. Im Falle Fournasson und im Falle Erhard hatten die Ermittlerdienste doch schon wesentliche Dienste geleistet und bewirkt, dass diese beiden Fälle ohne weiteres fallen gelassen werden mussten. Gegen die Verwendung des Detektivs Schulze haben damals keinerlei Momente vorgelegen. Gegen diesen sei Ungünstiges nicht bekannt gewesen, und er habe auch nichts darin gefunden, wenn er ihm für einen günstigen Erfolg seiner korrekt gedachten Tätigkeit eine große Belohnung zusicherte. Inkorrekte Handlungen, die in seinem Interesse unternommen sein sollten, können und dürfen ihm nicht zur Last gelegt werden, denn er habe davon keine Ahnung gehabt. Alles, was an schiefen Sachen vorgekommen, habe ihn völlig überrascht und verblüfft. Er bedauere, wenn sich Wolf, um ihm zu helfen, zum Unrecht habe hinreißen lassen. Er sei daran nicht beteiligt. Durch dieses Beiwerk und die ganze Atmosphäre, die durch diese Dinge hier verbreitet wurde, sei zu Unrecht seine eigene Position verschlechtert worden. Die Geschichte von der angeblich beabsichtigten Bestechung des Reichsgerichts sei eine so unsinnige Sache, dass er sie nur für eine Burleske halten könne. Er halte es für ganz ausgeschlossen, dass Fräulein Plato mit Dr. Berthauer das behauptete Gespräch gehabt haben könne. Solchen Unsinn begehe ein Verteidiger nicht, er sei aber auch völlig überzeugt, dass kein einziger seiner Verteidiger auch nur im Entferntesten daran gedacht habe, irgendwelche unlauteren Mittel zu seinen Gunsten anzuwenden. Und den tief betrübenden Zwischenfall mit dem Kommissar Thiel bedauere er unendlich. Er könne es nicht fassen, dass Lupper einen solchen Weg gegangen sein sollte. Er selbst habe von Thiel nichts, absolut nichts gewusst. Er müsse aber auch sagen, dass Thiel nach dem, was bisher bekannt geworden, außerordentlich geringfügige Dienste geleistet und dafür doch die sehr hohe Summe von 7.000 bis 8.000 Mark erhalten habe. Lupper sei ein älterer Herr, der ihm treu ergeben sei und der es sich zur Ehrenpflicht gemacht habe, alles daran zu setzen, um seine Unschuld an den Tag zu bringen. Wenn Lupper nur in diesem ganz uneigennützigen Streben zu weit gegangen sei, so bedauere er dies unendlich, umso mehr, als der gänzlich unbescholtene Lupper sich dadurch selbst in schwere Bedrängnis gebracht habe. Er wiederhole, dass er von der Thielschen Affäre nichts gewusst habe und müsse doch darauf hinweisen, dass Thiel ihm nicht als Opfer an die Rockschöße gehängt werden könne, da nicht Lupper sich an Thiel, sondern Thiel sich an Lupper gewandt habe. Was Stierstedt anlange, so muss er doch sagen, dass er nicht ganz der Meinung, die von autoritativer Stellung ausgesprochen worden sei. Stierstädter sei von Hass und Verfolgungssucht gegen ihn erfüllt gewesen. Derselbe Hass habe unbegründeterweise auch die Pfeffer erfüllt. Fräulein Pfeffer und Stierstädter seien eng miteinander in Verbindung gewesen. Sie waren befreundet und deshalb musste der Verdacht ganz dringend werden, dass Fräulein Pfeffer der Mittelpunkt eines Komplotts sei. Dadurch seien seine Freunde dazu gekommen, darüber nachzudenken, wie man diese beiden Leute unschädlich machen könne. Der Angeklagte wendete sich sodann in langer Ausführung zu dem Falle Pfeffer und verteidigte sich mit besonderem Nachdruck gegen den Vorwurf, dass er das Leben des Fräulein Pfeffer vergiftet und verdorben habe. Er habe das nicht getan. Sie habe sich, als er noch Junggeselle war, auf eine Annonce, in welcher für einen alleinstehenden Mann eine Wirtschafterin gesucht wurde, bei ihm gemeldet. Es sei grundfalsch, wenn eine Zeitung behaupte, sie sei als Stütze bei ihm eingetreten. Fräulein Pfeffer habe die Situation durchaus klar überblickt. Sie habe sich sofort am Tag nach ihrem Eintritt zu einem Verkehr mit ihm bereit erklärt. Von einem romantischen Liebesverhältnis sei gar nicht die Rede gewesen. Das Verhältnis habe sich in Ruhe gelöst. Er habe ihr voll auf das gewährt, was er ihr gewähren zu müssen meinte. Er habe sie keineswegs hilf- und mittellos in die Welt gestoßen, sondern auch noch für die Mitglieder ihrer Familie gesorgt. Er habe die Pfeffer keineswegs auf seinem Gewissen, deren Hass sei aber so groß, dass sie hier auch ihre Schwester in den Kreis ihrer Beschuldigungen hineinzog und die sofort herbeigeholte Schwester ihr erklären konnte, dass sie von alledem nichts wusste. Die Geschichte mit dem Briefe der Fischer an Fräulein Pfeffer halte er für eine zwischen diesen beiden Personen abgekartete Sache, um Geld von ihm zu erlangen. Er sei keineswegs bloß den Weibern nachgelaufen, sondern sei auch bemüht gewesen, Wohlfahrtseinrichtungen für die Arbeiter zu schaffen. Er sei auch nicht ein Schlemmer, sondern ein Freund anstrengender geistiger Arbeit und besitze den Ehrgeiz, eine angesehene Position zu erlangen. Sein Vermögen sei ihm sicher nicht in den Schoß gefallen, sondern die Frucht seines Fleißes. Seine Lieferanten und viele Geschäftsleute könnten davon erzählen, wie er noch spät abends mit ihnen verhandelt habe. Er habe sparsam gelebt und in seinem Hause sei nie eine Lotterwirtschaft gewesen. Er habe sein Haus stets rein gehalten. Allerdings, seine Frau habe er unglücklich gemacht. Hier brach der Angeklagte in Schluchzen aus. Er sei seinem fürchterlichen Bedürfnis nachgegangen, aber er habe sich Personen ausgesucht, bei denen er einen moralischen Schaden nicht anrichten konnte. So viel Klugheit müsse man ihm doch zutrauen, dass er nicht alles dadurch aufs Spiel setzen würde, indem er sich zu Handlungen hinreißen lasse, die das Gesetz schwer bestrafe. Er habe, wie er es früher getan, jedes Mädchen, das ihm zu jung erschien, fortgewiesen. Er bitte dringend, ihm zu glauben, dass Margarete Fischer, die Wender und er selbst in dem Voida-Fall die volle Wahrheit gesagt haben. Er bitte ihm zu glauben, dass er nicht annahm, ein Mädchen unter 14 Jahren vor sich zu haben, als er mit der Teichert in Berührung gekommen sei, und bitte dringend um seine Freisprechung. Die Angeklagte Wender versicherte nochmals, dass alles, was die Frieda Voida in der ersten Verhandlung von ihr behauptet habe, unwahr sei. Nach mehrstündiger Beratung des Gerichtshofs verkündete der Vorsitzende Landgerichtsdirektor Müller folgendes Urteil. Der Angeklagte Sternberg ist des Verbrechens gegen die Sittlichkeit in 4 Fällen schuldig und deshalb zu 2 Jahren, 6 Monaten Zuchthaus, wovon 6 Monate als verbüßt zu erachten sind, ferner zu 5 Jahren Ehrverlust zu verurteilen. Von der Anklage des Sittlichkeitsverbrechens in einem 5. Falle aber freizusprechen. Die Angeklagte Wender ist der Beihilfe in 3 Fällen schuldig und deshalb zu 6 Monaten Gefängnis unter Anrechnung von 2 Monaten Untersuchungshaft zu verurteilen. Die Angeklagte Schäding ist freizusprechen. Die Kosten fallen, soweit eine Verurteilung erfolgte, den Angeklagten, soweit Freisprechung erfolgte, der Staatskasse zur Last. Doch die Hauptverhandlung ist festgestellt, dass Sternberg lange Jahre hindurch in zügelloser Weise geschlechtlichen Ausschweifungen gefrönt hat. Er selbst hat zugegeben, dass er, obgleich er verheiratet ist, häufig mit Frauenpersonen verkehrte, die ihm von Kupplerinnen, darunter der Margarete Fischer, zugeführt wurden. Nach der Beweisaufnahme waren es 30 bis 50 in einem halben Jahre. Weiter ist erwiesen, dass Sternberg seine sträfliche Begierde besonders auf unerwachsene Mädchen gerichtet hat. Dies ergibt sich schon aus einem früheren Urteil, ferner daraus, dass Margarete Fischer, welche die Malermodelle zu Unzuchtszwecken anlockte, nur Mädchen von 14 bis 16 Jahren verlangte und das Barbier Sandmann Mädchen im gleichen Alter ein- und ausgehen sah. Der Pfeffer gegenüber hat der Angeklagte Sternberg offen erklärt, dass er nur an Mädchen jugendlichen Alters gefallen finde und dass ihm 15-Jährige schon zu alt seien. Seine Geneigtheit, seine Begierden zu befriedigen und dabei nicht bloß die Grenzen der Sittlichkeit, sondern auch die des Strafgesetzbuches zu überschreiten, wird dadurch bewiesen, dass er die Pfeffer zu schwerer Kuppelei anhalten wollte und er auf ihre Bedenken eine zynische Äußerung machte. Nach alledem ist Sternberg ein Mann, dem man die Begehung solcher Straftaten zutrauen kann. Was die Verbrechen gegen die Woider betrifft, so hat der Gerichtshof aufgrund des Gesamtergebnisses der Beweisaufnahme die Überzeugung gewonnen, dass sich der Vorgang so zugetragen hat, wie ihn die Frieda Woider in der früheren Verhandlung geschildert hat, dass namentlich dreimal unzüchtige Handlungen dieser Art mit ihr vorgenommen worden sind. Dass in Einzelheiten sich Abweichungen vorfinden, ist sehr erklärlich. Frieda war damals ein Kind mit freundlichem, offenen Wesen. Sie zeigte Schamhaftigkeit und sprach zunächst mit niemandem über ihre Erlebnisse. Die erste Mitteilung hat sie erst gemacht, als sie darum befragt wurde. Und dann hat sie der Frau Schindler gesagt, dass sie sich geschämt habe. Weinend hat sie wiederholt, dass sie nichts dafür könne. Frieda wusste, dass sie bei Schindlers bleiben konnte, wenn sie alles leugnete, und sie hat es doch nicht getan. Ferner hat sie den Frauen Koslowski und Dressler gesagt, Sternberg hätte noch mehr verdient. Ähnliche Äußerungen hat sie gegenüber der Frau Pieper und anderen Schulmädchen gemacht. Alles das spricht klar dafür, dass die Erzählungen nicht Erfindungen einer krankhaften Fantasie gewesen sind. Es wäre auch ganz undenkbar, dass Frieda Woider solche Erfindungen monatelang behalten und in der ersten Verhandlung trotz aller Einreden der Verteidigung aufrechterhielt. Dazu werden die Erzählungen noch mit unterstützt durch die Autor Wender. Die Gutachten der medizinischen Sachverständigen sind voll berücksichtigt worden, aber der Gerichtshof ist der Meinung, dass Frieda in diesem konkreten Fall nicht die Unwahrheit gesagt hat. Wenn sie jetzt anders aussagt, so beruht dies augenscheinlich auf Beeinflussung. Es ist festgestellt, dass zahlreiche Verbrechen begangen sind, um die Tat des Angeklagten zu verdunkeln, dass mit Sternbergschen Gelde die unsaubersten Machenschaften Platz gegriffen haben und es liegt auf der Hand, dass diese vor der Hauptzeugin Frieda Woider nicht Halt gemacht haben. Mit Sicherheit ist nicht festgestellt worden, von wem die Beeinflussungen ausgegangen sind. Aber Herrn von Treskow und dem Lehrer ist das veränderte und verstockte Benehmen nach der ersten Verhandlung aufgefallen. Dazu kommt, dass dem Zeugen Stierstetter plötzlich das veränderte Verhalten der Eheleute Blümke ihm gegenüber auffiel. Frieda fiel um in dem Augenblick, als Stierstetter den Befehl erhielt, seine Ermittlungen einzustellen. Auf eine Beeinflussung deutet ferner, dass Blümkes keine Anzeige von der anderen Aussage des Mädchens gemacht haben. Endlich die gleichlautende Motivierung Friedas: Stierstetter hat es mir eingeredet. Die Richter müssten in geradezu grenzenloser Weise leichtgläubig sein, wenn sie dies glauben sollten. Der Gerichtshof ist der Meinung, dass sie zu der diesmaligen Aussage abgerichtet ist, und zwar nach der bestimmten Methode immer zu sagen, ich weiß es nicht. Das behält sich leichter als die bogenlangen Instruktionen, die er angeblich auf dem Gerichtskorridor oder auf der Straße beim Rasseln der Wagen eingepaukt sein sollen. Alle Behauptungen Sternbergs, dass ein Komplott gegen ihn geschmiedet sei, um ihn zu verderben, und dass die Pfeffer, die Clara Fischer und so weiter sich an ihm rächen wollen, erscheinen dem Gerichtshof völlig widerlegt. Dass ferner eine Anwendung von Gewalt nicht vorgekommen, zeigt schon der Brief der Margarita Fischer vom 1. Mai, der vom Gerichtshof als das Geständnis einer schuldbeladenen Seele aufgefasst worden ist. Das Gericht hat sich hiernach auch für zuständig in dieser Sache erachtet. Die Teichertsche Tat wird nachgewiesen durch die Kallis in Verbindung mit der eigenen Aussage der Teichert und des Angeklagten selbst. Nach Ansicht des Gerichts hat der Angeklagte gewusst oder annehmen müssen, dass die Teichert damals noch nicht 14 Jahre alt war. Herr von Treskow, Herr Stierstetter und andere haben bekundet, dass das Mädchen damals noch den Eindruck eines Schulkindes machte. Nach der Überzeugung des Gerichts hat der Angeklagte, selbst wenn die Teichert gesagt haben sollte, sie sei schon 14 Jahre, mit der Möglichkeit rechnen müssen, dass sie doch noch unter 14 Jahre alt sei. Sein Bestreben ging eben dahin, mit möglichst jungen Mädchen Verkehr zu haben. Sonach liegen drei Verbrechen gegen die Sittlichkeit im Falle Woider, eins im Falle Teichert vor. Der Fall Kallis scheidet aus, weil dies Mädchen schon über 14 Jahre alt war. Was die Zumessung der Strafe betrifft, so kann der Gerichtshof bezüglich des Falles Woider nicht über das früher erkannte Strafmaß von 2 Jahren Gefängnis hinausgehen. Es liegt aber auch kein Anlass vor, die Strafe zu ermäßigen. Der Fall Teichert liegt milder als der Fall Woider, Hier ist die moralische Schädigung nicht so groß, denn die Teichert war schon früh verdorben, während die Frieda Woider ein unschuldiges, in Pflege gegebenes Waisenkind war. In der ersten Verhandlung sind dem Angeklagten mildernde Umstände zugebilligt worden, weil der Fall Woider als vereinzelte Verirrung angesehen wurde. Jetzt ist aber jeder Zweifel gehoben, dass ihm ein Hang innewohnt, sich an Kindern zu vergehen. Deshalb hat der Gerichtshof eine Zuchthausstrafe für angemessen erachtet, ist aber im Fall Teichert nicht erheblich über das Strafminimum hinausgegangen und hat auf 1 Jahr 3 Monate Zuchthaus erkannt. Die 2 Jahre Gefängnis im Fall Woider sind in 1 Jahr 8 Monate Zuchthaus umgewandelt und die Gesamtstrafe auf 2 Jahre 6 Monate Zuchthaus, wovon 6 Monate als verbüßt erachtet werden, festgesetzt worden. Bei der Schwere der Tat und der Ehrlosigkeit der Gesinnung ist auch auf 5 Jahre Ehrverlust erkannt. Bei der Wender liegen 3 Fälle der Beihilfe vor. Mit Rücksicht darauf, dass sie noch jugendlich und bei der Fischer verdorben worden ist, ist auf 6 Monate Gefängnis erkannt, wovon 2 Monate als verbüßt erachtet wurden. Bezüglich der Schäding war der Gerichtshof nicht überzeugt, dass sie sich der Begünstigung schuldig gemacht hat, obwohl erhebliche Gründe dafür sprechen. Der Gerichtshof war außerdem der Ansicht, dass die Schäding die Beleidigung in Wahrung berechtigter Interessen ausgesprochen hat. Die Verhandlung gegen Lupa musste vertagt werden. Die Wender wird aus der Haft entlassen. Die von Sternberg gegen das Urteil eingelegte Revision wurde vom Reichsgericht verworfen. Das auf eigenen Antrag eingeleitete Disziplinarverfahren gegen Justizrat Dr. Sello, Rechtsanwalt Dr. Werthauer und Rechtsanwalt Dr. Mendel endete in allen 3 Fällen, und zwar in beiden Instanzen mit völliger, glänzender Freisprechung. Dagegen wurden noch mehrere Leute wegen Verleitung zum Meineid, Erpressung und Beleidigung zu hohen Strafen verurteilt. Ende von Abschnitt 5. Aufgenommen von Monika M.C.